Den einzigen Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 130. Hauptsache Schweinefleisch, Freiheit mit Dennis Mohrhardt. Und Renke Brun, hallo. Konora ist vorbei. Furchtbar. Ja, du hast schon gesagt, dass wir nehmen tatsächlich live am 1. April auf, ohne April-Scherz. April-Scherze gibt es für uns nicht, ist verboten. Du hast schon gesagt, du wirst heute aus Trotz Maske tragen ja. Im Stadion. Ja, weil man muss ein Zeichen setzen, nicht nur für mich. Also, auch wenn ich in den letzten Wochen selber sehr schlampig war mit der Maskendisziplin. Ja. Ich glaube, eine durchgestandene Conora-Infektion hat mich leicht unverwundbar gemacht, also gefühlstechnisch. Fände ich es heute doch ganz gut, nochmal dem anderen Teil, das leider mit ins Stadion geht, klarzumachen, dass es jetzt nicht vorbei ist. Du redest von Forumsunionern. Forumsunionern, genau. Die Genesenen. Ja, ich habe immer noch kein Deppenzertifikat, ehrlich gesagt. Ich habe es immer noch verpeilt, mir eins zu holen. Jetzt, wo es nicht mehr gebraucht wird, ein bisschen schade. Kriegt man das jetzt überhaupt noch? Ja, klar. Ich kann jetzt mit meinem PCR-Ergebnis in eine Apotheke marschieren. Genau, dann kriegst du ein Deppenzertifikat. Hm. Aber wozu? Ja, genau. Ist deine Corona-Warn-App auch so grün wie meine? Ja, das meine ist jetzt auch grün geworden. Aber ich war auch im Ausland. Das zählt auf dem Höhepunkt der vierten Welle. Ach, oh, hallo. Ich sehe gerade, ich habe eine Nachricht bekommen. Die Google-Umfrage-App möchte was von mir. Du hast die Google-Umfrage-App? Dann mal. Ja, warum denn nicht? Da gibt's ab und zu mal, wird man eingeladen, da verdient man 19 Cent oder so. Und wenn man 2 Euro zusammen hat, wird das ausbezahlt. Also, Dennis, fang mal an. Welches dieser sozialen Netzwerke verwenden Sie? LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, MySpace und Snapchat. Also, wie soll man hier antworten? Also, verwenden Sie... Man verwendet ja verwenden heißt ja nicht, dass man so verwendet wie, Internet. Genau, also wie das vorher, also, ja. LinkedIn ja, benutze ich hauptsächlich zu Stalking-Zwecken. Ja. Facebook ja, ähnlich. Instagram nutze ich, Twitter, MySpace. Eigentlich muss ehrlich sein, nein. Wobei, ich habe mich letztes Jahr einmal eingeloggt in MySpace. Ich habe gar keinen MySpace-Account. Ja, dann darfst du es nicht ankreuzen. So, Snapchat ist jetzt wieder so eine Frage. Nutze ich Snapchat als soziales Netzwerk? Hast du Snapchat installiert? Ja. Was machst du damit? Ich gebe das den Kindern in die Hand, damit die mit den Filtern spielen können. Dann nutzt du es. Okay. Das ist tatsächlich sehr beliebt bei Kindern. Immer noch? Ja, klar. Okay. Och, guck mal, ich sehe aus wie eine Giraffe. Ah. Gut, dann weiter. So. Frage 2 von 4 oder weniger. Oh, eine Abzweigung, je nachdem, wie du antwortest. Wie oh. greifen Sie normalerweise auf soziale Netzwerke zu? Zutreffende Antworten auswählen. Tablet, ja. Laptop, ja. Smartphone, ja. Laptop und Computer sind getrennt. Hast du einen Computer? Einen Desktop-Computer? Ja, aber hast du dann auch den... Eigentlich ist ja gar kein Desktop, eigentlich ist das ja ein Underdesk. Ja, aber hast du dann auch diesen passenden so Eck-Computerschreibtisch, wo man unten die Tastatur rausziehen kann und das Ganze in Buche aus dem Möbelhaus? Nee, habe ich alles nicht. Ja, dann zählt es leider nicht, weil es gehört dazu zur Experience. Eigentlich sind das ja alles Computer, was da vorher schon genannt wurde, ne? Ey, nicht hinterfragen. Okay, dann. Du sollst nur antworten, weiter. Nicht hinterfragen. Okay. Frage 3 von 4 oder weniger. Wie oft nutzen Sie soziale Medien? Ständig? Fast jeden Tag? Nicht sehr oft? Gar nicht. Fast mehr als also jeden Tag, aber nicht ständig, würde ich sagen. Doch, du nutzt ständig. Gut. Es tut mir leid. Nutzen Sie soziale Medien? Jedes Mal, wenn ich in TikTok reingehe, habe ich so 20 Notifications. Renke Brun hat TikTok war hier doch gar nicht abgefragt. Nutzen Sie soziale Medien für die Arbeit? Ja, nein, aber wahrscheinlich in der Zukunft nein und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Da habe ich jetzt 1 ausgewählt, ich sage aber nicht was. Welches, ja. Ja, vielen Dank, 8 Cent, guck mal. Bis zur nächsten Auszahlung von 1 Euro, was? Ist die Schwelle gesenkt worden? Das ist einfach falsch übersetzt. So. Hier steht, bis zur nächsten Auszahlung von 1,45 Euro fehlen noch 2 Euro. Als würde ich Google 55 Cent schulden. Ja, vielleicht ist es ja mittlerweile so. Am Ende kommt jemand und will 2 Euro von dir. 55 Cent. 55 Cent. Ja, Dennis, super Einstieg. Ich würde sagen, wir kommen direkt zu unserer ersten Rubrik. Das Anycast-Getränk der Woche. Echt? Weiß ich, du hast ja dann erstmal Wasser. Ja. Das Anycast-Getränk der Woche. Ich meinte die andere, die hier im... Warte, was denn? Welche die hier im Pad steht. Ach so. Sekunde. Ah, musst du das andere drücken. Ah. NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. Renke. Ja, herzlich willkommen mal wieder zu NDR 1 Niedersachsen und Michael Turnau im Anycast. Kommen wir auch direkt zur Anycast schwarzen Liste. Neu auf der Anycast schwarzen Liste sind Goldwaschen, Hundekuchen, sind nämlich in Wirklichkeit gar keine Kuchen, und alle Burrito-Läden in Berlin. Und jetzt zum absoluten Highlight, was ganz Neues. Eine neue Teilrubrik sozusagen, eine Unterkategorie. Dennis, freust du dich schon so sehr wie ich? Total, absolut, mega. Und zwar kommen wir jetzt zu wichtige Fragen dieser Woche, beantwortet von Dennis Mohrhardt. Dennis, ich stelle dir jetzt wichtige Fragen dieser Woche, ja, die in deutschsprachigen Presseerzeugnissen gestellt wurden. Ja. Und du musst sie bitte beantworten. Also, wichtige Fragen dieser Woche, beantwortet von Dennis Mohrhardt. Kommt jetzt der Teuerschock bei Lebensmitteln? Fragt RTL.de. Nee, Kaviar bleibt stabil. So. DWDL.de fragt. Himmlers neues Führungsteam. Wer lenkt künftig das ZDF? Es sind immer noch die Mainzelmännchen. Manche erkranken schwer, andere gar nicht. Warum? Fragt Spiegel Online. Falsche Google-Suche. Tönnies beutet Schlachter Geflüchtete aus der Ukraine aus. Morgenpost.de. Nein, sie haben auf vegan umgestellt. Ist es in Ordnung, wenn weiße Menschen Dreadlocks tragen? Spiegel Online. Ja, aber sie müssen damit rechnen, dass sie scheiße aussehen. Staub im Bad. Ist die Lüftungsanlage schuld? T-Online. Nee, das sind die Haare. Wieder T-Online. Corona-Selbsttest. Wofür steht das C? Für Clownsgesicht. Dennis Faznet möchte von dir wissen, was hat Putins Gasdekret zu bedeuten? Was ist ein Dekret eigentlich? Es ist immer gut, Fragen mit Gegenfragen zu beantworten. VIP.de möchte von dir wissen, Dennis. Hat Gil Ofarim gelogen? Ich war nicht dabei. Der Berliner Kurier möchte wissen, denn es autofreie Friedrichstraße, neue Pläne, neuer Streit? Ja, es sind nur Monster Trucks zugelassen. Wiederum VIP.de fragt, wandert Sarah Engels bald aus? Hoffentlich wohin? Der Berliner Kurier möchte von dir wissen. Hund entlaufen, Vierbeiner wird über Facebook gesucht, doch sein Name löst einen Shitstorm aus. Würden Sie Ihren Hund so nennen? Michael Kretschmer. Weißt du, wie der Hund heißt? Nein. Goebbels. Du Goebbels! Komm mal her, lecker die Goebbels, komm. Komm bei Fuß. Nochmal Morgenpost. Am Tropf von Putin wurde Robert Habeck über den Tisch gezogen. Nee, unterm Tisch. Bild.de fragt, wilde Polenparty. Aber was ist denn mit Lewandowski los? Ich möchte gerne den Kontext dieser Nachricht wissen. Du, das ist eine Frage, die dir gestellt wurde, Dennis. Du musst sie jetzt beantworten. Darauf warten die Leute. Ah, nur im Osten des Landes. Und zu guter Letzt, Tag24.de möchte von dir wissen, Dennis. Maskenpflicht endet. Was bedeutet das für Hessen? Unendliche Hässlichkeit. Habt auch ihr Fragen in deutschen Presseerzeugnisüberschriften gefunden, die Dennis Mohr für euch beantworten soll, dann dürft ihr die gerne senden an fragederwoche@enica.st. Und damit kommen wir auch nahtlos zur neuen Eurojackpot-Vorhersage, Dennis. Ihr habt die Würfel vergessen. Gut. Das war NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. Man merkt, ich bin nicht spontan. Nö. Das üben wir jetzt die nächsten Monate. Ich habe leider den Verdacht, dass das so ist. Tag24.de. Wo treibst du dich denn wieder rum? Im Internet, Dennis. Recherche ist alles. Man muss gut vorbereitet sein für so eine Sendung. Hast du denn noch gute Nachrichten mitgebracht? Ja, ich habe gute Nachrichten mitgebracht. Wir sind ja hier das Format des der Retrowelle. Wir sind das Fachmagazin für Retrowelligkeit. Ja, aber nur die guten Sachen. Ja, nur die guten Sachen, ja. Und es gibt tatsächlich wieder eine sehr gute Nachricht aus der Welt der Fernsehproduktion. Ja, ich würde sagen, auch mal wieder gut, endlich wieder gute Nachrichten aus Japan. Genau. Takashi's Castle kommt wieder. Yes! Amazon Prime hat eine Neuauflage angekündigt. Und zwar auch weiterhin hier mit dem Macher und dem Typen, der den Kaiser gespielt hat. Er ist ein bisschen gealtert mittlerweile. Ja, Takeshi Kitano. Ist ein japanischer Filmemacher. Ach so. Das wusstest du nicht? Nee, das wusste ich nicht. Oh, der hat auch tatsächlich oh Gott, hier ist schon wieder. Oh, da kriegt jemand Mails. Der ist auch in der Kritik angesehener, hoch angesehener Filmemacher. Wirklich? Und wie ist er dann zu Takeshi's Castle gekommen? Ich glaube, das hat der ursprünglich... Ach, von ihm ist Battle Royale. Ja. Den nie gesehen, aber ich habe schon mal davon gehört. Den solltest du dir unbedingt anschauen. Ich weiß. Danach kannst du dir Hunger Games in die Ohren schmieren. Okay. Der hat einige größere japanische Filme gemacht, die es auch tatsächlich irgendwie ja in die, sag ich mal, westliche Popkultur geschafft haben. Warum der das gemacht hat, das kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. Ich würde mal vermuten, weil man halt irgendwas machen muss, mit dem man Geld verdient. Vermutlich. Oder er fand es einfach ultra lustig. Im Jahr 2012 hat er übrigens eine Kontroverse ausgelöst, ja. Gerade in der... In der Wikipedia, als er im Fernsehen bezüglich Barack Obamas Forderung, die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare verlautbaren ließ, das würde zur Legalisierung von zoophilen Ehen führen. Nachdem Bürgerrechtler Takeshi Homophobie vorwarfen, führte diese an, missverstanden worden zu sein, entschuldigte sich aber nicht. Zum Glück sind wir hier im Anycast, das Fachmagazin für Trennung von Werk und Autor. Takeshi's Castle Erstausstrahlung war 16. August, 18. August 99. Nee, nicht in 99, Deutschland. 8. In Deutschland. Ja, ich wollte gerade sagen. Und weißt du wo? Auf einem der besten Sender, die es jemals gab. DSF. DSF. Deutsches Sportfernsehen. Ah, das waren noch Zeiten. Ja, wirklich. So, jetzt heißt das jetzt Sport 1 oder so ein Grotze. Ja. Bin mal gespannt, wie das kommt, wie das wird. Meinst du, also ich hoffe, sie modernisieren es nicht, sonst wird weiterhin. So schöne, einfach schön wie so eine japanische Gameshow aus den 80ern. Ist, die Frage ist, die mir heute schon von einem Arbeitskollegen gestellt wurde, ist denn weiterhin auch General Lee dabei? Ich hoffe. Oh ja. Ich hoffe. Der müsste jetzt ja ähnlich alt sein, ne? Takeshi ist, glaube ich, irgendwie 75 oder so. Ja. Ja, genau. Und vor allem auch die ganzen, einfach auch die Techniken müssen auch diesen damaligen Stand bleiben. Also anstatt, es gab ja in den neueren, also in den letzteren Folgen gab es ja schon diese Laser auf dem, ja. In dem Endspiel, mhm. Aber in den ersten Folgen waren es ja was so Wasserpistolen und Papier. So sehr dünnes Papier. Ja. Sehr gut, ja. Ah, das wird schön. Ja, ich freue mich sehr. Es gab ja zwischendurch auch mal sowas, das, da ist doch sowas mal gemacht worden. Wurde nicht vor ein paar Jahren mal so ein paar Folgen gedreht irgendwie? Es gab auf jeden Fall. Das wurde dann aber nicht in Japan gedreht, sondern irgendwie in Singapur oder so? Ja, ich meine, es waren, oder Indonesien. Mhm. Gab es tatsächlich Varianten davon. Und ich muss gerade, sehe es gerade nicht in der Wikipedia, aber es gab, nee, Thailand war es tatsächlich, 2014. Mhm. Genau, aber die habe ich irgendwie nicht so richtig gesehen. So. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber ich meine, jetzt können wir davon ausgehen, dass das wieder für die ganze Welt produziert wird, nämlich. Ja. Dann, ne? Wenn Amazon genau. Das macht, dann, dann denke ich schon. Ist schon klar, wo das produziert wird? Na, ist es produziert wird es von Prime Video Japan tatsächlich. Also in Japan. Ja. Das ist natürlich doof, ne? Warum? Ja, weil nach Japan fliegen, um da teilzunehmen, ist halt teuer. Ach so. Also, wenn es jetzt irgendwo in Europa gewesen wäre. Dann wär's mir die paar hundert Euro wert gewesen. Ach so. Die mich Anflug und Übernachtung gekostet hätten. Inklusive maximaler Peinlichkeit? Klar. Aber richtig dumm wär's halt, weil, pass mal auf, wenn ich jetzt nach Japan fliege, ja, dann kann ich nicht sagen, ja, ich flieg mal nach Japan, dann müssen alle mit. Weil so oft im Leben fliegt man nicht nach Japan. Ja. So, da muss man auch einen Urlaub draus machen irgendwie. Das heißt, es sind schon wieder irgendwie 15.000 Euro weg. Ja. 15.000 Euro dafür, dass ich in der ersten Runde diese bekloppte Wand nicht hochkomme. Nee, dankeschön. Das muss ich nicht haben. 2023 geht's los. Kommt auch nach Deutschland. Ich bin ja Kultursnob, deswegen werde ich natürlich nur im Original mit Untertiteln gucken. Ich hatte irgendwie Netflix nicht, also Netflix ist bei mir irgendwie komisch eingestellt und tatsächlich einen dieser, ich glaube, das war eine norwegische Serie, habe ich im norwegischen Original mit Untertiteln gesehen. Ja. Und dann, als die Serie fertig war nach 6 Folgen, habe ich festgestellt, die gab es auch eine deutsche Synchro. Ja, gut. So. Ja, aber die Sendung wird dann Takeshis Castle Project heißen. So. Mal gucken, was das genau dann bedeutet. Aber es wird hoffentlich wieder ein Schloss geben, das erobert möchte. Ich freue mich echt drauf. Wenn die das behutsam angehen und ja. so viel verändern muss man gar nicht. Wer übrigens gar nicht weiß, was Takeshis Castle ist, unterbrechen und einfach mal bei YouTube. Ja. Auf YouTube googeln. Ja. So viel verändern müssen die, glaube ich, gar nicht, damit es funktioniert. Denn das ist ja, das haben wir ja schon oft gesagt, so. Spielshows, wo nicht Prominente teilnehmen, sondern tatsächlich normale Menschen fehlen einfach total. Und genau. Das fällt da drunter. Und das ist ja immer so, eigentlich ging das ja, glaube ich, eine Stunde. Ja. Und dann gab es da irgendwann nochmal diese, als es dann später nochmal auf RTL 2, waren das ja immer so Best-of-Sachen oder halt auf so eine halbe Stunde runtergekürzt. Das war halt schon ein bisschen übertrieben. Ja. Ich hoffe, die machen da wieder eine Stunde draus oder so, vielleicht auch 90 Minuten und zeigen auch alle Kandidaten immer. Ja. Das wär mir ganz wichtig. Richtig. Und diese schönen, hoffentlich gibt's auch das Bowling-Spiel wieder, wo die alle in diese Bowling-Pins reinschlüpfen müssen von der Riesenkugel umgezogen. Ich frage mich ob mittlerweile eigentlich, ob diese japanische Kulturindustrie diese Kostüme bastelt und diese, diese Kulissen, ob die nicht einfach zwischenzeitlich ausgestorben ist oder ob die einfach immer noch existiert irgendwo. Ich meine, wie lange ist das her? Jetzt so dann, also 20 Jahre gibt es vielleicht nicht mehr. Gibt es bestimmt noch Leute. Ich meine, Takeshi lebt ja auch noch. Bestimmt. Dann leben auch noch, die ganzen Leute, die früher die Sachen genäht haben. Also, ich glaube, das wird schon, ich glaube, da können wir uns auf einiges gefasst machen. Ja, sehr gut. Freuen uns sehr. Und werden natürlich berichten, ne? Ist ja klar. Ja. Dennis, du warst im Urlaub. Das stimmt. Ich war nach dem Ausland verreist. Ja, wohin warst du denn unterwegs? Du warst wieder in Putins Zuflucht in Europa unterwegs. Ja, ich war in der Schweiz für ein paar Tage, in Zürich und habe da ein bisschen rumgelungert. Ich habe mir auch den Rheinfall angeguckt. Ja. Das ist war gar nicht so sehr der Rheinfall, aber... Du bist bestimmt der erste Mensch, der diesen Witz gemacht hat. Schweiz war einfach nur Freunde besuchen. Das war jetzt nicht so krass interessant, ich bin da mal auf viel Zug gefahren, aber ich bin danach bin ich nach Warschau gefahren. Da war ich das erste Mal in Warschau. So, was hast du da gemacht? Auch mit Dingen angeguckt. Warst du wolltest ins Geldmuseum, habe ich gesehen. Ja, aber es ist leider zu, wegen technischen Gründen. Da steht tatsächlich ein Schild und ich dachte, ich lese da nicht richtig. Ihr habt aus technischen Gründen bis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Was ist denn da los? Ja, das Geldmuseum ist leider zu. Ich bin ja Geldmuseum-Hopper. Ja. Groundhopper. Und ich habe noch eine Liste angestellt und habe jetzt nochmal ein paar rausgesucht. Es gibt nochmal eins in Lettland, meine ich. Deswegen werde ich demnächst nochmal Lettland anpeilen. Lettland? Kann man da mit dem Zug hinfahren? Ja. Haben die so europäische Normalspur, wie das heißt? Breitspur? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Aber ist es nicht, haben die nicht in Russland ein anderes Spursystem? Nee, es ist das russische Breitspursystem. Ah, okay, also wir haben in Europa, wie heißt es in Europa? Normalspur. Ah, sag ich doch, ist ja gar nicht so falsch, europäische Normalspur. Ja. Okay, das heißt, du musst irgendwo umsteigen, ja? Genau, also von Polen fährt nach, welches Land grenzt an Polen? Eins dieser baltischen Staaten. Russland zum Beispiel, Deutschland grenzt an Polen. Nee, ich meine die baltischen. Die Tschechische Republik grenzt an Polen. Ja, okay. So viel Polen, so viele Nachbarländer, Dennis. Ne? Litauen. Und von Litauen, also von Polen nach Vilnius, fährt tatsächlich eine Normalspur und in Vilnius muss dann umsteigen. Okay. Ist ja machbar. Und was für Zugmaterial wird da eingesetzt, Dennis? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich durch irgendwelche Regionalbahnen halt. Polnische, Pesa-Link oder so. Keine Ahnung. Fahren da keine ICEs, Dennis? Wann kommt eigentlich, was ist eigentlich mit den Nachtzugverbindungen nach Brüssel? Die sind nicht relevant genug. Und Paris kommt aber, ne? Paris gibt es doch schon. Echt? Aber nicht aus Deutschland. Aus Wien, meine ich, gibt es eine jetzt. Nee, ich will ja hier ab Deutschland, also ab Berlin losfahren. Ja, dann musst du es aber mit der russischen Staatsbahn fahren. Die fährt dreimal die Woche. Nachtzug von Berlin nach Paris. Echt? Ja, von Moskau nach Paris. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt wahrscheinlich fährt sie nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, fährt weil, sie noch? Die fährt normalerweise über die Ukraine. Und die mal die Zugverbindungen zwischen der Ukraine und Russland sind, wie sagen wir es mal, also am besten nicht mehr vorhanden. Aus Gründen. Ja. Das ist auch der Nachteil, wenn du das mit dem Besetzer dieselbe Spursystem teilst. Ja, das ist ja auch generell immer das Schlimmste am Krieg, ist, dass man nicht mehr den Nachtzug nach Paris nehmen kann. Nee, aber es gibt tatsächlich einen, es gab tatsächlich einen, der ist natürlich jetzt eingestellt. Sonst, um deine Frage zu noch zu machen mit dem ICE, die Polen hätten gern ICE nach Warschau, die Deutsche Bahn hat nicht so richtig Bock. Okay. Und man müsste halt ein bisschen noch Infrastruktur machen. Hm. Die Polen wären bereit, Deutschland aber so, ist halt Osten, da muss man nicht investieren. Aber ich meine, mich erinnern zu können, man ist relativ lange unterwegs nach Warschau. Naja, sechs Stunden. Ja. Von Berlin aus sechs Stunden? Man ist halt echt alarmartig. Also es fängt halt an, also auf der deutschen Seite geht's noch bis Frankfurt, oder? Ja. Weil du bist ja quasi auf der Regionalexpressstrecke da, die quasi ausgebaut ist. Danach ist ein bisschen lahmarschig. Es ist nicht mehr so, du stehst zum Glück nicht mehr mit Lokwechsel rum, sondern du hast eine durchgängige Lok. Mhm. Aber du tuckerst halt wirklich ewig durch die polnische Landschaft. Also du kannst aber von Frankfurt oder direkt nach Warschau fahren. Ja, du kannst von Berlin bis Warschau umsteigefrei fahren. Ah, okay, halt, so. Aber da sind sehr viele Zwischenhalte, so. Okay. Und die Strecke ist so nicht so schnell beschleunigt. Das ist keine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Mhm. Da gab es halt nie den richtigen Druck, weil es auch einfach in Polen nicht die Strecke ist, die Leute normalerweise benutzen. Weil du hast, weil so deine Verkehrszentren sind halt Krakau, Warschau, das ist halt einfach Nord-Süden. Dann gehst du halt oben nach Gdansk, ist nochmal groß, auch wieder Nord-Süden. Das heißt, wenn du von Gdansk über Warschau nach Krakau, da bist du in glaube ich, drei Stunden von oben nach unten durch tatsächlich. Mhm. Das ist ausgebaut, weil klar, das ist die Verbindung, wo sehr viele Menschen mitfahren. Aber von quasi Westen nach Osten, da ist ja keine Großstadt mehr so richtig zwischen Berlin und Warschau, die relevant wäre, groß anzubringen. Ja klar, Poznań, ja. Aber zwischen Poznań und Warschau fahren auch einfach genug Züge so. Deswegen ist da so ein bisschen nicht der Druck dahinter. Was eigentlich schade ist, weil es einfach die beiden Hauptstädte sind jetzt auch nicht so krass weit weg voneinander. Man könnte halt schon problemlos unter vier Stunden kommen, wenn man wollte. Aber Warschau ist eine lustige Stadt, weil das einfach so ein bisschen nach dem Krieg sehr zerstört war, ein bisschen wieder aufgebaut wurde und so einen quasi das Merkmal war dieses neoliberalen Schubes, das Anfang der 2000er in Polen. Sehr viele Wolkenkratzer, sehr modern, sehr viel ausgebaut, sehr obskur, wenn du da diesen Kulturpalast hast, diesen stalinistischen Bau und daneben sind einfach so ein Dutzend von so Glaspalästen, die ähnlich hoch sind. Es wirkt sehr komisch, so insgesamt. Und Warschau ist halt insgesamt, also architektonisch sehr, sehr modern. Also hat eine krassere Skyline als Frankfurt definitiv. Wie groß ist denn das überhaupt? Also der Innenstadtbereich, den kann man schon prinzipiell in so 20 Minuten durchlaufen von einer Seite bis zur anderen. Okay. Wo dieser Hauptteil ist. Warschau selber ist ein bisschen größer, also 517 Quadratkilometer. Ich glaube, das ist so groß wie Berlin, oder? Berlin ist fast 900, okay. Und man merkt, Warschau selber ist in der Fläche ziemlich groß, immer noch. Mhm. Aber dieser Innenstadtteil, der ist relativ überschaubar tatsächlich, wo er sich auch die meiste Zeit befindet. Es gibt auf der anderen Seite, gibt es mit Prager sowas wie ein Hipsterviertel, was gerade im Kommen ist. Und sonst sehr viel tatsächlich Siedlungen. Und sehr weit, also wirklich sehr dicht bebaut. Also es gibt wirklich wenig noch freie Lücken, ehrlich gesagt. Mhm. Aber es ist trotzdem eine interessante Stadt. So. Einfach viel Geschichte. Und halt dieser komische Bruch zwischen einerseits ist das irgendwie so eine historische Stadt. Viele würden gerne daraus eine historische Stadt machen. Also gerade im Ich sehe nochmal gerade ein Foto aus dem Januar 45. Ja. Ein bisschen zerstört ist gut. Ja. Da war nichts mehr. Ja, ja. Aber Krakau war halt schon immer irgendwie die kulturelle und die wahre Hauptstadt Polens. Ja. Und fühlt man sich da immer ein bisschen klein, habe ich das Gefühl. So. Okay. Aber ich sehe, Skyline sehe ich auch gerade, ist tatsächlich. Ja. Also, finde es ist schon so wie London eher sieht das aus. Genau. Gerade wenn du vom Kanzlerplatz runterguckst, weil ich zeig dir mal ein Foto, das packe ich dann auch gerne an den. Es gibt an den in, in der Wikipedia so ein schönes Panoramafoto von Nacht. Ja, genau. So. Von Nacht? Was ist ein Quatsch? Bei Nacht. Bei Nacht. Also guck mal, das hier, also guck mal, das sieht schon, also würdest du mir sagen, dass das eine europäische Stadt ist? Ja, sieht so aus. Ja, sieht aber wie London halt vor allem aus. Ja. Das würdest du in Deutschland nicht so sehen. So. Dementsprechend ist das schon, findest du das sehr beeindruckend dort. Sehr viel Infrastruktur, sehr viel Eisenbahn auf jeden Fall, sehr obskure Bahnhofslayouts. Und lohnt sich, finde ich, total. Also für ein Wochenende kann man das wirklich machen. Warst du denn auch im Museum der polnischen Armee? Nee, wir sind da nur vorbeigefahren. Wir standen da, als Joe Biden vorbeigefahren ist. Was? Ja, Joe Biden war zufällig in derselben Stadt wie ich. Ja. Das wussten wir gar nicht. Jedenfalls hat sich das einen Tag vorher angekündigt und wir so, oh fuck, dann wird's ja hier durchkommen, richtig scheiße. Hat auch gestimmt. Straßenbahn fuhren da nicht so richtig. Und dann haben wir uns dann an die Straße gestellt, wo dann Joe Biden tatsächlich zu seiner Rede da fuhr, ja. Wo er gefordert hat, dass Putin nicht mehr im Amt sein dürfte. Diese Rede. Und dann ist er The Beast langgefahren. Zwei Beasts. Oh. Der fährt ja immer mit zwei Karren, wenn man nicht weiß, wo er drin ist. Mhm. Und ich war quasi de facto dann für so zwei Sekunden im so 50 Meter Umkreis vom US-Präsidenten. Was immer das bedeutet. Ja. Wollte ich gerade sagen. Aber es gibt auch ein Museum der Evolution in Warschau, sehe ich gerade. Oh nee, da war ich nicht. Und das Nationalstadion. Ja, da war ich aber auch nicht drin bisher. Ich war im Museum des Warschauer Aufstandes und im Museum der jüdischen Geschichte in Polen. So. Ja, das klingt gut, ich bin nur gerade ein bisschen. Und natürlich im Kulturverlass. Verdazzelt. Warum? Weil am Nationalstadion einfach eine Kartbahn ist. Ach, wirklich? Direkt daneben. Ja, das wusste ich nicht. Naja. Also lohnt sich, sagst du, ja? Ja, also auch vom Essen. Also, wenn man. Genau, wie ist das Essen? Du hast gerade schon gesagt, es gibt ein Hipsterviertel und dann gibt es so ein bisschen historische Altstadt und so. Was macht man da? Wie isst man da? Und was ist eigentlich im Moment der Wechselkurs? Ist ziemlich gut, also mit deinem Euro kommst du ziemlich weit tatsächlich gerade. Ja. Also ich hatte, glaube ich, am Ende 4,50 oder so mit dem Bankenkurs am Ende. Ich glaube, jetzt ist der Börsenkurs 4,65 Tag heute. Also kannst mit deinem Euro schon einigermaßen viel kaufen. Essenstechnisch, also es ist halt tatsächlich eine Großstadt, es ist eine europäische Großstadt, das heißt sehr viel vegan kann man bekommen, wenn man möchte. Und die Preise, ich meine, das letzte Mal, als ich so richtig in Polen war, das ist jetzt auch 15 Jahre her oder so. Und da war es noch so, dass man wirklich für wahnsinnig wenig Geld essen gehen konnte. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Also, wir waren in einer studentischen oder so einer Expat-Kneipe, da gab es tatsächlich das Bier noch, also gezapftes Bier, halbes Liter für 8 Zlote. Also 2 bis weniger 2 Euro. Genau, ja. Aber in so normalen Restaurants hast du dann, oder in einer besseren Bar, oder beziehungsweise so nachher war es dann einfach schon 12. So. Okay, krass. Nee, also wir haben, da gab es, als ich da war, gab es noch Bier in der Disco für 50 Cent, einen halben Liter. Genau, so. Und essenstechnisch, ja, es ist immer noch preiswert, klar. Also wir hatten ein wunderbares Frühstück mit lecker Kaffee und frisch gepressten Orangensaft. Also hier im Kulturpalast zum Beispiel, da haben wir für 2 Personen keine 13 Euro bezahlt mit Getränken und so einem leckeren Sandwich und einem Omelette-Sandwich. So, aber wir hatten auch Frühstück für 25 gegessen für 2 Personen. Sehr gutes, veganes, geiles, großes, episches mit gutem Kaffee. Und essenstechnisch bewegt sich das selber in diesem selben Rahmen tatsächlich. Also, ja. Also irgendwo landest du dann immer irgendwo bei zwischen 60 und 100 Zlote. So. Was dann am Ende 25 ja. Euro am Ende sind. So. Und das ist immer noch total angenehm. Also, ich glaube, für uns Berliner, die eh ein bisschen preiswerter essen können immer noch gerade, ist das alles noch ein okay Niveau. Aber wer weiß nicht, wenn man aus Hamburg kommt oder aus München, ist das echt immer noch billig. Aber ich dachte, Dennis, du hast mir doch gerade erzählt, dass der Preisschock, der Teuerschock bei Lebensmitteln jetzt kommt. Ich habe jetzt gesehen, hast du dieses Eibrötchen gesehen von Tagesschau? Ja, das habe ich mir sogar gespeichert vorhin, weil ich es so absurd fand, das Bild. Ja, aber das ist, also, ist das einfach eine Folge von dem Dingsi? Also ich war gestern im Aldi einkaufen und hatte schon das Gefühl, das ist schon ziemlich teuer jetzt geworden. Ja. Also klar, die Preise steigen ja auch und natürlich ist es auch eine Folge von Energiepreisen und so. Ist klar, das zieht natürlich immer ein bisschen nach. Und das ist natürlich besonders dann uncool, also wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt, was sagen wir mal, was braucht denn keiner? Wenn jetzt Bier teurer würde, ja um 50%, ja. Dann würde es natürlich auch einen Aufschrei geben, aber das ist jetzt halt nicht so schlimm, als wenn hier irgendwie die Butter 20% teurer wird oder die Gurke 30% teurer. Das ist natürlich schon schlimmer, aber wir sind halt auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, ist das Essen hier sehr, sehr günstig. Ja. Sehr, sehr günstig. Ja. Und ich würde sagen, es muss vielleicht auch einfach so eine gewisse Budgetverschiebung vielleicht einfach jetzt, kann man jetzt mal sozusagen versuchen, also sollte man sich vielleicht versuchen anzugewöhnen, ja. Ist natürlich immer leicht gesagt, gerade da, wo irgendwie keine Kohle vorhanden ist, ist natürlich logisch, aber wie gesagt, in anderen Staaten in der EU gibt man halt wesentlich mehr für Lebensmittel aus. In Deutschland ist das wahnsinnig gering, die aktuellen Zahlen kenne ich nicht, aber es waren immer so 15-20%, was sogar absolut am unteren Rand ist. Und ich glaube übrigens auch, das wird auch wieder billiger. Also es ist nicht so, dass es wieder so krasse hier so Preissenkungsattacken geben wird oder so, aber ich glaube, das wird einfach dann auch wieder ein paar Jahre geben, wo die Lebensmittelentwicklung dann, wenn sie sich einigermaßen die Energiepreise wieder eingependelt haben, dass wir dann halt unter der, ich sag mal, Durchschnittsinflation bleiben und man deshalb das sozusagen anteilsmäßig wieder weniger wird. Ich glaube, es ist auch ganz sehr viel einfach, sich gegenseitig Panik machen. Also irgendwie, der Deutsche hat immer Inflationsangst, weil sein Erspartes dann wegkommt. Ganz schlimm. Ja. Das ist einfach so eine Folge von dieser deutschen Wirtschaftspolitik oder der Wirtschaftsprofessorei seit irgendwie 3 Millionen Jahren, die komplett kaputt ist und dem kompletten wissenschaftlichen Mainstream entgegensteht. Ja, es darf halt nicht ausufern, ja. Irgendwie, natürlich ist das auch klar, aber die EZB enteignet uns. Ja, richtig. Naja, ich meine, das ist ja auch das Ding. Da werden die Zinsen ja auch schon, der Leitzins wird jetzt ja wieder angehoben. Ja. Also in den USA machen sie es auf jeden Fall schon. Die EZB wird vermutlich nachziehen. Oder haben sie es schon? Ich weiß gar nicht so genau. Nee, ich glaube noch nicht. Ja. Ja. Aber ist halt, ich meine, das ist halt jetzt auch Sondersituationen, die wir einfach haben. So, wir haben jetzt irgendwie eine Pandemie gehabt und wir haben jetzt irgendwie Krieg in Europa. Da Geld, das, also wenn wir diese Inflationsraten über mehrere Jahre hätten, zu Friedenszeiten, dann wäre was im Magen. So, dann sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen, aber jetzt waren es halt echt besondere Situationen, die man auch besonders erklären kann. Das ist nicht wirklich tatsächlich nicht schön für viele Leute, aber wir haben schon bedeutend Schlimmeres erlebt. Ich glaube, es ist auch als Gesellschaft sind wir einfach auch so ein bisschen in den letzten Jahrzehnten wie die Maden im Speck umhergekrochen und haben uns nicht um so viel kümmern müssen. Und dann sind halt so Krisen, die dann alle mal treffen, fühlen sich dann auch gleich immer ein bisschen schwerer an. Das Beste, glaube ich, finde ist, dass sich die FDP immer noch sehr, sehr fest an dem keinem Tempolimit festhält. Also ich glaube, das könnte einfach alles in der Welt passieren, aber freie Fahrt. Ja, für hungrige Bürger. Die haben sich halt komplett ideologisch festgefahren und ja, aber das muss die FDP intern klären. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Noch erwähnenswert, man kommt relativ preiswert auch nach Polen. Also wenn man guckt, es gibt schon Sparpreise ab 40 Euro nach Warschau. Und zwar erste Klasse. Gibt's in Polen in der ersten Klasse, wenn du sagst, da gibt's kein ICE, also im ICE kommen die ja immer rum und dann kriegt man irgendwie die Zeitung in die Hand gedrückt und kriegt mal so ein kleines Schokolädchen und so. Wie sieht's da in Polen aus? Nicht in diesen Zügen. Wenn du mit dem Intercity, nennen sie das Express Intercity, bei denen, da gibt es kostenlos Kaffee. Mm. Aber nicht auf der Verbindung. Aber dafür profitierst du zum Beispiel mit der M-Vares App, dass du quasi an deinen Platz aus dem Bottersong Speisen bestellen kannst. Und dann kannst du dir jederzeit Pierogi an den Platz liefern lassen. Das ist nicht schlecht. Ja. Das ist wirklich nicht schlecht. So. Apropos liefern, du hast auch was mitgebracht. Ja. Du kannst ja mal den Knopf drücken und ich schreite mal kurz hier nach nebenan. Das Anycast-Getränk der Woche. Ja, ich hab dir das ja als Bild gesendet und du hast direkt geschrieben Import. Worum geht's denn? Achso, Entschuldigung. Worum geht's denn, Dennis? Genau, und zwar stand ich im Getränkeregal und Polen hat ja insgesamt auch eine größere Lebensmittelauswahl als Deutschland. Wir leben ja hier in Deutschland so geschmackstechnisch echt noch im Mittelalter in vielen Sachen. Ja, was auch damit zu tun hat, dass wir im Vergleich sehr wenig unseres Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Deshalb gibt es bei uns einfach keine richtig guten Tomaten zum Beispiel. Ja. Und ich stand im Getränkeregal und sah plötzlich ein orangenes Etikett und darauf stand Coca-Cola, Orange, Vanille. Und ich habe gesagt so, eklig. Ja. Hab dir das gesendet und du hast geschrieben, oh, Import. So, also, aber auch erstmal schon interessante Flaschengröße. 850 Milliliter. Ja, man wird abgezockt. Genau, das ist so das sieht aus wie ein Liter, es ist aber kein Liter. Genau. Es ist aber immer noch nicht das Schweizer Abzockding, wo noch 750 Milliliter drin sind. Gott. Was es aber auch gibt, ist, Ich habe einen TikTok-Trend für dich, Dennis, der dich interessieren könnte. Ja, bitte. Das ist die Sprite-Challenge. Hast du schon mal von der Sprite-Challenge gehört? Nein. Das scheint wohl eher so aus dem australischen Raum zu kommen. Ja. Da kaufen sich Leute eine Flasche Sprite und dann ist das irgendein australisches Maß. Also es scheint ein bisschen mehr als ein halber Liter zu sein, so wie es aussieht. Vielleicht so 600 Milliliter, keine Ahnung. Und die trinken eine Flasche gut gekühlte Sprite und versuchen nicht zu rülpsen. Das ist die Sprite-Challenge. Das geht doch nicht. Ja, genau, das geht auch nicht. Also siehst halt Menschen, die Sprite trinken. Und zwanghaft versuchen zu vermeiden. Genau, und ganz doll anfangen zu atmen. Irgendwann fängt der Bauch an zu drücken. Und so. Und irgendwann macht es halt Sehr gut. Dabei hast du ja schon wieder verraten, was das zweite Getränk ist. Nee, das hast du jetzt ja getan. Du hast was trinken wir denn zuerst? Also du hast ja auch noch was anderes mitgebracht. Genau. Sprite Eis. Ja, Sprite Zero Eis. Ja. Und zwar Zero, ja, haben wir in Deutschland mittlerweile auch, aber Eis, und zwar Zitrinowe Mientowe Smak. Heiß Zitrone Minze. Ja. Und es ist halt quasi Eis, das ist halt dieses Versprechen von diesen Bonbons. Ich weiß nicht, kennt man diese Minzbonbons, die Eis einen kühlen Effekt haben sollen. So. Und dann Coca-Cola Orange Vanilla. Ja, da habe ich richtig Angst vor. Was nehmen wir denn jetzt zuerst? Wir können mit der Coca-Cola probieren. Ja, würde ich auch sagen. Fangen wir mit an. Möchtest du ein neues Glas oder willst du das da? Ich mach das mal leer. Kann ich mal hier öffnen? Und es ist natürlich auch eine Coke Zero. Also das ist eine Coke Zero Orange Vanilla. Das ist kein Zucker. Oh, riech mal. Oh, fuck. Das riecht geil. Oh. Das riecht nach Orangen in Tic Tacs. Ja, dieser künstliche Orangengeschmack. Geil. Oh, bitte nicht so viel. Kannst du mehr für dich? Reicht. Geil. Ich bin jetzt nicht der größte Schwipp-Schwapp-Fan. Aber es hat jetzt riecht es aber auch anders. Im Glas? Glas riecht es ein bisschen nach Ahoi-Brause. Aber es hat so ein bisschen, hat es diesen Schwipp-Schwapp-Geruch? Nee. Ja, genau. Also normalerweise Orange, denkt man sich, ja, Orange, Cola, klar, Schwipp-Schwapp. Aber das ist ja hier auch von der Farbe her. Das ist ja eine Zero und eine die ist dann aromatisiert. Aber genau. Du hast ja bei Schwipp-Schwapp ist ja 50-50. Genau. Genau. Aber ich trinke ja gerne Spezi. Mhm. Aber aromatisiert. Das riecht schon echt witzig. Oh, fuck. Aber so ein bisschen Vanille, aber ja. Wie so ein Duftbaum Orange oder so? Also so riecht keine Orange. Das stellen wir schon mal fest. Das ist so auf der Grenze zwischen Ahoi-Brause, Orange und Tic-Tac. Ja. Also diese Flasche hat noch nie natürlichen Orangensaft gesehen. Das können wir mal feststellen. Nee. So, was sagt denn die Zutaten hier? Nix. Da ist tatsächlich einfach nur Aromen drin. Pfandfrei natürlich. Weil freies Land. Ja, dann weg damit. Prost. Prost. Hm. Ja. Schmeckst du da Orange? Nee, man riecht die Orange. Man schmeckt, ja, am Ende so ein bisschen Orange. Ja. Also eine Fruchtigkeit auf jeden Fall, aber ja. Ich würde das nicht als Orange bezeichnen. Oder nee, einen zitrusartigen Geschmack, aber vorne knallt die Vanille, so. Genau, vorne ist Vanille. Man schmeckt auch sofort, dass es Cola ist. Ja. Und zum Ende hin auf dieser Kohlensäure. Ja, und es ist tatsächlich, finde ich, auch der Ahoi-Brausen-Geschmack. Ja. Das muss ein ähnlicher, wenn nicht sogar der gleiche Aromastoff sein, der in der Ahoi-Brause Orange drin ist. Krass. Denn das schmeckt auch, wahrscheinlich ist das auch in Verbindung mit dem Süßstoff. Fühlt sich das an wie so eine breite Orangennote. Ja. So künstlich süß, die sich dann so über die Zunge legt. Jetzt versuche ich nochmal nicht drauf zu achten, sondern einfach so zu trinken, ja. Als wäre es ein normales Getränk. Dann gibt's mir fast gar nichts. Nee. Also, es ist auch nicht so stark, ne? Es ist nicht so übertrieben. Aber dieser Vanillegeschmack ist penetrant im Mund weiterhin. Ja, aber das ist halt nicht an der. Boah. Ich bin ja kein großer Vanille-Fan, deswegen trinke ich auch keine Cola Vanille. Ach, echt nicht? Oh, furchtbar. Das ist übrigens Vanilla Coke, muss ich sagen. Da ist die zuckerfreie Variante auch ganz gut, aber ich finde, da macht es auch nochmal einen Unterschied, ob man die mit Zucker oder mit Süßstoff trinkt. Also da mag ich mit Zucker noch fast ein bisschen lieber, weil es dann einfach so übertrieben süß ist. Okay. Aber mich nervt gerade einfach, dass der Vanillegeschmack immer noch im Mund hängt. Ja. Also was geben wir denn dieser Dings hier? Also ich bin ja befangen, ich mag hier keine Vanille, aber vom Novelty-Faktor schon 4 von 5. Ja, also sollte man macht auf jeden Fall auf sich aufmerksam, wenn man das im Kühlschrank hat. Genau. Alleine schon dieses hässliche Orange, ja, das Etikett hier. So. Vom Geschmack her würde ich sagen, vom Geruch her sehr, sehr interessant. Ja. Der Geruch ist wirklich interessant, 5 von 5 und geschmacklich 1 von 5. Ja, also die ersten beiden würde ich teilen, geschmacklich würde ich sagen 2. Ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist jetzt auch nicht so, ich würde es mir wahrscheinlich Man kauft es halt einmal. Genau, man kauft es einmal, vielleicht kauft es auch ein zweites Mal, wenn man es anderen zeigen will. Genau. Aber ansonsten nicht. Ich habe mir ja neulich also jetzt, wir essen, es ist jetzt Mittagszeit. Ja. Hast du eigentlich Hunger? Ich hab so ein kleines Hüngerchen. Ja, so langsam? Ich würde mir jetzt was zu essen nehmen. Ja, mach mal. Ich hab ich erzählt, dass ich mir ich hab so einen kleinen Schnitt an der Nase. Ich hab davon gelesen. Ja, hab ich mich an der Erdnussdose, an der Nase geschnitten. Darf ich eine Sound Recreation dieses Events machen? Ja. Nee, ganz so schlimm war es eigentlich gar nicht, sondern es war eine Dose mit Erdnüssen. Wo du hattest deine Nase in der Erdnussdose. Nee, lustigerweise gar nicht. Ach so. Da waren nur noch wenige Erdnüsse drin. Ja. Das ist wirklich für diese Geschichte wichtig, dass da noch wenige Erdnüsse drin waren. Und da waren so wenige Erdnüsse drin und meine Hände waren sauber. Ja. Ich wollte nicht in die Dose greifen, ja, um meine Hände fettig zu machen. Ach so. Und wollte diese restlichen, keine Ahnung, 10 Erdnüsse, ja, essen. Echsen, ja. Und dachte mir, weil ich so halb auf dem Sofa lungernd lag und ferngesehen habe, naja, dann kipp dir das doch jetzt einfach mal in den Mund. Was soll schon passieren? Und natürlich weiß ich auch, dass da innen scharfe Kanten sind, ja, also nimmt man das nicht so richtig in den Mund oder geht da irgendwie mit der Zunge rein oder so, das ist kein alles. Aber dann habe ich es halt so gekippt und der Deckel war nicht ganz ab, sondern der war, ja, nur so halb aufgezogen, hat mir das einfach voll in die Nase gesteckt und hat mir wirklich an einer Dose die Nase aufgeschnitten. Das heißt, ich habe ein kleines Hüngerchen und ich muss auch versuchen, mich wieder den Dosen anzunähern. Ja. Ich muss mein Trauma einfach beenden und mache mir jetzt eine Dose auf. Du bist ein elendiger Hund, weißt du das? Gut, dass hier schon eine Gabel liegt. Ah, der gute Hering aus der Dose. Paprikasoße, lecker, lecker. Mmh. Oh, wie das schon wieder riecht hier. Meine Herren. Mmh. Ich dachte, wir wären Freunde. Wieso denn? Was ist denn? Warum denn? Was ist, gönn mir doch hier meinen Hering? Ist das nicht? Mmh. Warte mal. Oh. Ich hoffe, du erstickst an der Grete. Mmh. Ist das überhaupt echter Fisch? Mmh. Oh, Fanggebiet Nordsee steht tatsächlich an der Dose. Mmh, lecker. Lass mich raten, hast du wahrscheinlich sogar noch bei Netto gekauft, du elender Verräter. Ich hab bei Netto gekauft. Ja, dachte ich mir schon. Und zwar nicht bei Netto mit Hund. Ja, ja. Mmh, sehr gut. Dennis, wieso wirst du denn so ausfallend? Was ist denn? Nö, nicht, dass ich quasi seit irgendwie 6 Monaten ständig wehklage, dass ich so richtig Bock darauf hätte. Dabei aber lustigerweise, ich habe vielleicht sogar einen Hack gefunden, um diesen Fisch, der ist tatsächlich bei mir gerade weniger geworden, weißt du warum? Weil es gibt tatsächlich, in der Schweiz habe ich gesehen, Schweiz hat eh so ein eh großes Convenience-Ding, weil der Schweizer geht nicht mittags. Oh, scheiße, weißt du, was ich vergessen habe, dir zu sagen? Was denn? Du hättest hier echte Ovomaltine mitschmuggeln sollen. Oh, habe ich meiner Schwester mitgebracht, ganz viel Zeug. Mist. Weil die kannte das noch nicht. Ich habe das noch nie mit Ei gegessen, deshalb wollte ich, dachte ich noch mal. Ja, nächstes Mal bring ich dir gerne mit. Psst, das ist verboten, das darfst du gar nicht in die EU einführen, Dennis. Bullshit. Natürlich nicht, keine tierischen Produkte. Hä? Keine tierischen Produkte über die Grenze schmuggeln? Ich weiß nicht, Schweiz ist ja wegen EFTA wahrscheinlich ausgenommen. Ja, ja. Jedenfalls haben die Schweizer halt wirklich ein großes Convenience, so Snacks, also Sandwiches und Salate und Bowls, weil der Schweizer geht mittags nicht essen tatsächlich, so wie wir in Deutschland würden wir einfach ins Restaurant gehen für eine Mittagspause und eine Kantine, an der solltest du ersticken. Nee, sag mal nicht raus. So. Da gibt es natürlich auch geile vegane Sachen, zum Beispiel das geilste Produkt aller Zeiten. Ist ja auch richtig lecker auf Schwarzbrot. Ja, ich weiß. War tatsächlich ein Schnitzel, veganes Schnitzelbrötchen auf Laugenbrötchen. Und zwar schön lang. Boah, ist das geilste der Welt. Was hat das jetzt mit dem Hering hier zu tun? Es gab auch tatsächlich ein Tuna-Sandwich. Mhm. Veganes Tuna-Sandwich. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie Thunfisch schmeckt. Ich habe Thunfisch noch nie so richtig bewusst probiert, glaube ich. Mir hat immer der Geruch wirklich weg davon ferngehalten. Aber es hat auch nicht wie Tuna geschmeckt, sondern es hat tatsächlich wie geräucherte Forelle geschmeckt, diese Paste, die da drauf war. Na immer, das ist doch ein ganz anderer Geschmack als der hier. Also geräucherte Forelle und so Hering in der Dose, das sind zwei verschiedene Welten. Natürlich, aber es ging mir allgemein um Fisch tatsächlich. Ich hatte Bock auf Fisch. Ach so. Ja, aber natürlich darauf auch besonders natürlich. Das heißt, du würdest jetzt auch ausflippen, wenn ich jetzt noch Fischstäbchen machen würde? Nee, Fischstäbchen gibt's in vegan ziemlich gut. Ich hab Fischstäbchen-Pizza. Ich weiß. Hab ich gekauft und gegessen. Wir sind immer noch im Anycast-Getränk der Woche, by the way. Ja, nee, wieso? Wir sind in Polen. Wir haben jetzt nur Anycast-Getränk der Woche vorgestellt. Aber du musst dann nochmal den Knopf drücken. Ja, gleich. Aber dieses Sandwich tatsächlich. Ja. Und ich hab nicht rausfinden können, ich hab auf die Packung geguckt, was da genau drin ist. Es ist irgendein Aroma. Weiß aber es war richtig geil. Und das hätte ich gerne in Deutschland. Hat sich jetzt auch wieder, ne, gab's doch hier Ökotest. Der ganze vegane Aufschnitt ist durchgefallen. Ja, mit Öl versetzt oder so. Das freut die Forumsunioner. Darfst du überhaupt ins Stadion, wenn du kein Schweinefleisch isst, Dennis? Muss ich noch rausfinden. Wollen wir zweite Getränk machen oder machen wir erstmal was anderes? Ich spüle erstmal nochmal die Cola durch, weil da ist immer noch, man, vielleicht brauchen wir auch ein neues Glas. Nee, ich wenn ich jetzt das Wasser, wenn ich jetzt das Wasser trinke. Oh ja, es ist noch ist immer noch im Glas. Um Gottes Willen. Oh, mal neue Gläser, warte. Dann kommen wir jetzt noch, nochmals zum Das Anycast-Getränk der Woche. Ja. Immer die Trailer-Ansagen. Richtig. Wir kommen jetzt zu Sprite Ice. Ja. Auch wieder ohne Zucker. Und auch 850 Milliliter. Das habe ich schon probiert tatsächlich. Ja. Das kenne ich schon. Mhm. Und bin sehr begeistert tatsächlich davon. So, daher, ich war schon auch skeptisch, weil ich bin nicht so der große Minze-Fan, ehrlich gesagt. Ich finde es in vielen Fällen immer zu penetrant. Aber hier riecht erstmal wie Sprite. Ja. Jetzt zum Schluss, als ich weg, da ganz hinten. Als hätte man so ein Blatt Minze noch reingeworfen. Ja. Aber halt nicht so penetrant, sondern wirklich einfach so schön dekorativ. Also um das mal dazu, ich habe gerade dran gerochen, habe das Glas schon wieder weggenommen und habe dann gesagt, riecht eigentlich nur wie Sprite. Und in dem Moment. Genau, kam die Minze. Kam die Minze erst. So. Also nur als Duft jetzt, ne? Ja. Ist eine normale Sprite, aber die halt so ein bisschen, als hätte man noch ein paar Minzblätter reingeworfen für den Geschmack. So. Das finde ich interessant. Ja. Und ich finde es geschmacklich. Ein bisschen. Also, er eignet sich, glaube ich, gut für alkoholische Mischgetränke. Ja. Soll ich die Dorncard für dich holen, Dennis? Nee. Es ist vorbei. Eigentlich schon fast Zeit zum Saufen wieder. Es ist 10 nach 1. Ja, Prost. Prost. Oh. Ja, da ist die Minze. Oh, sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja. Mm. Du hast tatsächlich dieses Sprite-Bett. Mhm. Und dann drüber liegt so eine Minze. So eine einfach auch. Aber im Geschmack deutlich heftiger als in der Nase. Genau. Aber sehr gut. Ja. Also, das kann gerne haft auch mal da dran kommen. Es ist einfach sehr gut. Und dazu Alkohol, ja. Sofort. Nee, echt gut. Also wirklich gut. Jetzt aber nichts. Nicht mal so künstliche Minze, wirklich einfach eine schöne, als hätte man wirklich eine frische Minze reingepackt. Ja, aber jetzt nicht so, also ich würde sagen, das ist eher sowas für so eine kleine Portion und nicht für, ich nehme jetzt mal ein großes Glas davon. Genau. Nee, finde ich sehr gut. Aber diesen, der Markenname Eis, den passt nicht so ganz, diesen Eiseffekt hast du nicht so richtig, wie ein bisschen Eisbonbons. Genau, das ist eher wie so ein Kaugummi tatsächlich. Genau, so, aber... ist tatsächlich eine sehr gute Kombination einfach. Ich frage mich, warum sie nicht vorher drauf gekommen sind. Ist Minze so ein alte Leute-Ding? Ist das nicht mehr so? Eigentlich nee. Mittlerweile, man macht das auch überall rein, Minze, so bei Eistees warum, und so. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Warum? Ich verstehe es nicht. Also bei diesem Orangen-Ding, okay. Das muss es irgendwie nicht jeder haben. Vielleicht ist das so in Special Interest-Regionen in Europa interessant, aber warum gibt es das hier nicht in Deutschland? Ich würde das sagen mit der durchschnittlichen verfügbaren Regalfläche. Was? Mein Gefühl ist, dass die Supermärkte in Polen, also natürlich, du hast Biedronka und Biedronka entspricht so ein bisschen, Biedronka ist von der Größe her und vom Sortiment wie Penny tatsächlich. Ja. Und Biedronka gibt es überall. Das ist wirklich der gute Durchschnitt. Aber dann, da kommt da nichts mehr. Die nächsten Läden, die da kommen, sind dann Hypermärkte. Mhm. Das heißt, du springst relativ schnell hoch und die haben immer sehr viel Regalfläche. Mhm. Da hast du nicht nur eine Regalmeter, also da hast du wirklich viele Regalmeter, wofür Platz das ist. Das hast du in Deutschland nicht. Dein durchschnittlicher Rewe, wo soll dann noch eine dritte Sorte und eine siebte Sorte von dem Platz finden? Also ich glaube, es ist tatsächlich auch so ein ökonomisches Ding, weil du müsstest dann auf andere Sorten verzichten. Verstehe. Und ich glaube, das ist so ein Supermarktland-Problem. Ja, das kann sein, aber es gibt ja auch, ich habe ein schönes Chips-Foto von dir gesehen. Ja. Vom Chips-Regal. Genau. Das war krass. So. Erstens, dass da jemand stundenlang die so hingestellt hat. Genau, die waren nicht gerade einfach so reingestoppt, sondern 45 Grad. Genau, so angeschrägt, sodass wenn man in den Gang reinlief, wurde man angeschaut von den Chips-Typen. Genau, und wieder Polen, großes Land der Vielfalt, verschiedene Chipsorten. Ja. So, der beliebteste Geschmack habe ich jetzt gesehen. Kebab-Geschmack ist sehr beliebt in Polen, warum auch immer. Und ich dachte, es ist so auf so auf Chips beschränkt vor ein paar Jahren, als das anfing, so glaube ich vor 15 Jahren oder 10 Jahren oder so. Ich habe Heringsalat mit Kebabgeschmack gesehen im Regal. Oh Gott. Das kommt. Die packen Kebabgeschmack überall ran. Das große Land der Chipsvielfalt. Das große Land der Vielfalt, hast du gerade gesagt. Solange nur Männer und Frauen heiraten dürfen, der Rest darf so vielfältig sein, wie es will. Also, aber auch da ist einfach so viel Regalfläche, das kannst du einfach mit so Zeug vorstellen. Vielleicht muss ich einfach doch mal. Wo ist denn der nächste polnische Kaufland oder so? Das ist eine sehr gute Frage. Oder Carrefour. Das ist halt die französische Marke. Ich habe das jetzt hier bei Carrefour gekauft. Mhm. Aber in Frankreich sagt man auch nicht Hypermarkt, sondern Hypermarché. Es ist aber ein Begriff, den man in Deutschland nicht benutzt. Ja, das stimmt. Man würde sagen SB-Warenhaus. Ah, nicht mal so. Ja. Nicht mal. Also. Kaufland. Der nächste Kaufland in Polen. Nee, ich will nicht die Deutschen, ich möchte die Polnischen. Kann ich den nicht hier suchen, in der Ecke hier? Möchtest du mir direkt auf meine lokale, doch da hier, also du hast, nee, tatsächlich, der Groß, also Stettin oben, den kenne ich auch, da kann man auch mit der Eisenbahn hochfahren, aber es ist immer so ein bisschen schade, wenn man gefrorenes oder gekühltes Zeug haben muss, das ist immer ein bisschen nervig zu transportieren. Ja, ja, ich will ja irgendwie so, weißt du, Hohenwutzen oder so, weiter will ich ja gar nicht. Ja, auf der anderen Seite, ich frage mich, ob es auf der anderen Seite von Frankfurt gibt's, ich meine, auf der anderen Seite gibt es ein Carrefour, meine ich, in Subice. Aber der war nicht groß, meine ich. Tatsächlich leider. Das ist nur ein Carrefour Express, das zählt nicht. Du willst einen richtig großen. Also an der Grenze wird schwierig. Du müsstest halt runter nach, Stettin ist eine Option, aber da kommst du auch relativ hoch schnell von Berlin hoch, tatsächlich auf der A11. Chilonagura gibt's einen. Ja, das ist schon weit drin. Oder Grünberg. Ja. Grünberg. In Grünberg gibt's einen Carrefour. Ja, das ist eine größere Stadt schon wieder. So weit musst du gar nicht fahren. Kannst du auch nach Jahre fahren, wo meine Familie herkommt. Das liegt hier auf der anderen Seite von Cottbus. Da gibt's auch einen Carrefour. Da gibt es ein Kaufland und ein Carrefour, ja. Ach was, okay. Cottbus, richtig. Ja. So. Ja, aber das tut sich dann nicht so viel. Nee, natürlich nicht. Cottbus muss man da ziemlich weit in den Süden fahren. Da kann man auch Frankfurt oder, obwohl, ich weiß gar nicht, da fährt man. Ah, da gibt's nicht so richtig gut Autobahnen hin, ne? Nach Grünberg. Ja, es ist schwierig. Muss man Landstraße fahren. Aber dass es da oben hier nichts gibt, in Rettspien hat nichts tatsächlich. Das ist ein bisschen schade. Es gibt da nur ein Dino. Dino zählt nicht. Ich habe gerade gesehen, dass es in Deutschland einen Ort gibt, südlich von Frankfurt Oder. Ja. Der heißt Müllrose. Müllrose. Ja, sehr schön. Apropos Supermärkte hier noch. Du kennst ja noch Żabka, kennst du? Ja, der Frosch. Biedronka ist der Marienkäfer. Genau. Żabka ist ja der typische Laden, Späti in Berlin zum Beispiel, aber es ist halt so ein klassischer. Da gibt es halt Alkohol, da gibt es Getränke, da gibt es so die Grundnahrungsbedarfe und Lotto und wichtigste Hotdogs. Die verkaufen Hotdogs. Und Tabakwaren und Zeitschriften. Genau, Tabakwaren und Zeitschriften. Also so ein bisschen, je nachdem, wo du in der Ecke bist, wo der nächste Supermarkt ist, auch ein bisschen Frischzeug und so ein bisschen das Grundnahrungsmittelbedarf. So, dass du quasi nicht weit fahren musst. Das ist absurd, wie viele Żabkas es gibt. Wir waren in einem Neubaugebiet in Warschau. Und in dieser einen Siedlung gab es, meine ich, wenn ich es richtig gezählt habe. Kurze Frage. Ja. Hotdogs, gibt's da auch so? Dazu komme ich gleich. Gibt's da auch so hier Slushies und so? Nein. So wie 7-Eleven, 7-Eleven mäßig? Nein. Okay. Willst du erst über die Hotdogs reden oder die Anzahl? Nee, mach wie du das willst. Okay. Ich wollte nur die Anzahl. Also diese Siedlung, da waren vielleicht so 30 Blöcke von so Wohnhäusern. Ja. Also alles, was man so in 15 Minuten kann man das ablaufen. Alles. Ja. Da gab es, meine ich, 3 Żabkas und 2 Carrefour Expresse und glaube ich noch 3 No-Name so Minimärkte. Ja. Absurd. Du hattest mehr oder weniger in jedem Block hattest du eine Żabka am Ende. Du musstest nicht mal die Straßenseite wechseln. Sehr gut. Die Anzahl ist absurd. Dann zu den Hotdogs. Und zwar in Polen ist Hotdog bedeutet das ja wie hier in Kettwurst tatsächlich. Man dieses Brötchen, da wird die Wurst da reingesteckt, unten ist zu und man hat das so, wie so ein Trichter ist das oder so ein Schlauch und das wird mit Soße gefüllt. Du hast große Auswahl zwischen verschiedenen Würsten, also es gibt auch Krakauer als vom Hotdog-Grill. Ja, aber das ist ja doch alles schon so ein bisschen 7-Eleven-mäßig. So, und es gibt auch im Vegan, aber du hast, glaube ich, die Auswahl zwischen so 7 Würsten. Und das Beste ist, zwischen, ich glaube, 15 Soßen kannst du auswählen. Okay. Schon richtig geil. Und diese Hotdogs sind episch. Und wenn man die App hat, kriegt man die immer noch eine Sotufka billiger. Also eine Sorte. Und es gibt tatsächlich auch von Żabka, Żabka schreibt man Z-A-B-K-A. Aber mit so einem Slubbel am Z. Ja, egal. Also das soll, ich erkläre nicht den Deutschen irgendwie irgendwelche Zeichen an polnischen Buchstaben, wenn die... Komm, bei 7-Eleven gibt es jetzt hier Limited Rocket League Becher, wenn du dir einen Slurpee kaufst. Boah, geil. Boah, direkt Diabetes. Gibt es auch Żabka, und zwar ist es geschrieben mit Z-A-P-P-K-A. Okay. Die App. Ah. Żabka. Oh Gott. So. Ja, ein sehr guter Gag. Habe ich auch nicht erst gerafft. Das ging mir tatsächlich auch an mir vorbei. Aber das sind 24-7-Läden, die sind ohne Mitarbeiter. Ja. Ah, da habe ich ein Video gesehen von dir, glaube ich, ne? Ja. Kann das sein, ja. Das heißt, du bist in der App registriert, scannst den QR-Code und gehst ins Laden rein und nimmst einfach Dinge aus dem Regal. Und verlässt den Laden wieder. Und dann kriegst du ein paar Minuten später eine Push-Notification, hey, wir haben diesen folgenden Beitrag von du hast folgende Sachen gekauft, wir haben es abgebucht. Musst du die denn in so ein kleines Körbchen tun? Nein. Oder? Hab die einfach aus dem Regal genommen und bin einfach rausgegangen. Und wenn du das aus dem Regal nimmst, wird schon abgebucht, oder? Nee, quasi jetzt registriert, okay, du hast es jetzt genommen. Mhm. Wenn du es zurückstellst, wird es auch wieder nicht reingebucht. Ja. So. Der Laden ist komplett kameraüberwacht. Und zwar Kameras im Sinne von so, das war Ladenfläche von vielleicht so 12 Quadratmetern, vielleicht 15. Mhm. Und da waren 30 Kameras. Die haben wirklich jeden Winkel ausgeleuchtet. Ja, aber weißt du was? Finde ich, glaube ich, im Tausch gegen mich mit Menschen im Späti auseinandersetzen müssen, gar nicht so schlimm. Ja. Und vor allem hast du auch größere Auswahl als Späti. So. Da war wirklich normaler Bedarf, also alles so ein bisschen, also alles, was so lose war, natürlich nicht. Natürlich schon alles abgepackt. Und der darf dann 24 Stunden aufhaben, weil da keine Menschen arbeiten, die man ausnutzen könnte? Oder weil das wie so ein Automat zählt? Genau, nee, ich glaube, du kannst auch Żabka, es gibt auch 24-7 Żabkas, die im Personalbetrieben sind. Ach so, okay. Aber es lohnt sich halt einfach irgendwann nicht. Die meisten Żabkas sind so 6 bis 23 Uhr, 7 Tage die Woche. Das ist meistens ausreichend. Ich kann so gut sein, dass es natürlich noch Ladenschlusszeiten gibt, je nach Bedarf. Mhm. Aber die 24-7 Żabkas, da ist einfach ganze Zeit, kannst du mit dem QR-Code reingehen. Funktioniert wunderbar, ist auch nicht sonderlich teurer als die normalen Żabkas, meine ich. Ist halt weiterhin Convenience Store. Ich sehe ja gerade, das ist ja voll das junge Unternehmen. Die sind ja haben sich erst 1998 gegründet. Ja, Żabka ist echt, das ist explodiert. Das ist so richtig explodiert. Ich meine, das ist auch so ein Franchise-System vor allem. Mhm. Das heißt, du hast da einfach deinen Żabka-Laden. Mittlerweile haben sie dieses moderne, ich erinnere mich noch damals, da gab es ja diesen richtigen Frosch als Logo. Diesen gezeichneten Comic-Frosch. So, das gibt's heute nicht mehr. Das haben sie weggentrifiziert. So. Wie, warte mal, die haben den Frosch nicht mehr drauf? Nee, die haben noch dieses Amazon-like Logo. Es sieht aus, als würden sie zu Amazon gehören. Ja, stimmt. So. Wie, Moment mal, es gibt nirgends mehr einen Frosch zu sehen. Nee. Das heißt einfach nur noch Frosch. Ja. Was. So. Oh, Gott, oh Gott. Ja. Und genau, und es gibt halt quasi das Konzept, dass sie immer von 6 bis 23 Uhr offen haben. So. Ja. Und das ist einfach eine lustige, aber die ist wirklich explodiert. Also ich erinnere mich, es gab viele Zeiten, haben viele Läden einfach, die Läden gab es schon vorher. Warum gibt es sowas in Deutschland nicht? Diese begehbaren Sachen, wo du einfach mit App einkaufst und gehst da rein und wieder raus. Warum nicht? Weil es keine Kette dahinter gibt. Es gibt natürlich so Ansätze hier von Tegut. Rewe hat jetzt auch ein Konzept vorgestellt. Okay. Aber es ist immer in so konzeptmäßig, so wie deutsche Autohersteller immer so Konzeptcars vorstellen, wo du denkst, so geil. Das ist eine schöne Zukunft, die hätten wir gerne. Ja. Die kommt aber nicht. Stattdessen haben wir weiterhin Golfs und E-Klassen. Ja, sehr schade. Weil, weiß ich nicht. Und auch dieses Franchise-System finde ich ganz cool tatsächlich. So. Also es ist halt wirklich, weil das ist halt, also du hast durchgängig überall gleiche Qualität und du weißt, dass du überall diese bescheuerten Hotdogs bekommst. Die sehr lecker sind, leider. Und ich muss leider an der Stelle gestehen, ich habe auch einen mit Fleisch gegessen. Wir waren weiter draußen, da ist die Versorgung mit veganen Würsten nicht mehr so hoch. Da hast du einen mit Fleisch gegessen, aber jetzt hier mal so ein bisschen gesunden Fisch zu dir nehmen, nachdem du schon du Monate... Du hast mir kein Angebot. Doch, ich hab doch gesagt, ist noch eine zweite Dose, ist da noch, Dennis? Nee, hast du nicht gesagt. Da ist noch eine, komm, kannst du hingehen? Du weißt, wo das Besteck ist, Dennis? Mach ich, glaube ich, außerhalb der Sendung. Das schmeckt immer noch, dieses Wasser, das hört einfach nicht auf, das schmeckt immer noch diesem Cola-Orange-Zeug da. Warum riecht so, boah? Das ist echt schlimm. Vielleicht kann ich die Gläser wegschmeißen oder so. Aber das war, wie gesagt, das. Das Anycast-Getränk der Woche. Ich wusste gar nicht, dass wir immer noch in der Rubrik sind, aber. Ja, eigentlich schon die ganze Zeit. Ja. Hast du noch irgendwas anderes Interessantes aus deinem Urlaub zu erzählen? Nö. Also, ich habe auf viel rumgetwittert. Ich glaube, das ist das Spannendste. Habe ich jetzt gerade erzählt. Hast du warst ja, bevor du deinen Urlaub angetreten bist, warst du noch in München im Stadion, hast du da noch dir die schönen Becher angeschaut? Gab es da irgendwas Besonderes diesmal? Nee, weil dieses Spiel stand ja im Schatten dieses skandalösen Becherwurfes ist Bochum. Wir durften keine Becher in den Block mit reinnehmen. Nein, ehrlich? Ja. Oh Gott. Weil du aus der dritten Etage hättest auch wirklich einen Linienrichter treffen können. Oh Gott, nein. Oh, ja. Nein. Also in Bochum, im Spiel Bochum gegen, ja, habe ich schon wieder vergessen, hat irgendein Bochumer den Becher geworfen. Ruf und Asi. Und hat den Linienrichter getroffen und der ist dann zu Boden gegangen. So. Und das war einen Tag vorher und dementsprechend war dumm. Verbot. Aber es gab wahrscheinlich vernünftiges Bier oder so, ne? Ich meine, es war auch nur alkoholfrei. Warum denn? Das letzte Mal, als ich da war, ja, gab es noch anständiges Bier. Ich weiß. Aber das ist doch Bayern. Es ist halt einfach ein komischer Tag gewesen, ne? Und dann Corona und überhaupt. Was machen die Krähen da? Die holen dich jetzt. Nee. Guck mal, die fummeln da rum. Wo fummeln die? Ach da. Genau. Die bauen Nest. Nein, das war mal ein Nest, ja, das sich irgendwie Vögel als so Zweitnest oder so gebaut haben. Das, ja, war aber nie in Benutzung letztes so Jahr. Oben links in dem anderen Baum war mal ein Kobel von so Eichhörnchen. Der ist hier neulich beim Sturm weggeflogen. Ach so. Vielleicht legt der tatsächlich selber seine Eier da rein. Aber das ist doch viel zu klein für ein Nest. Weiß ich nicht. Krähen brauchen ein ziemlich großes Nest wahrscheinlich. So. Die sind gut, die Vögel, die sind ja nicht klein. Oder die hat ja gerade einfach nach Essen abgesucht. Tja. Die Vögel in Pankow. Ich finde ja auch Nebelkrähen nicht so schön, ne? Ah, das ist Nebelkrähen, die so weiß in diesem grauen Schleier. Genau, weil diesen grauen Schleier haben. Wir haben ja in Norddeutschland haben wir die richtigen Krähen, die sind einfach nur schwarz. Ah. Weil, Krähen. Die guten Krähen. Ja, finde ich einfach schöner. Ja. So. Wir franzen aus. Franzen wir schon wieder aus? Wir weiß ja, ich nicht. Haben wir nichts anderes mehr zu erzählen? Doch, wir haben doch noch was aufgeschrieben. Ja. Ach, Saarland, Dennis. Ja, wir wollten noch richtig reden hier. Saarland. Im Saarland waren Landtagswahlen. Das stimmt. Und das Interessante, was ich mal sagen muss, bevor wir darüber sprechen, ja, wie die ausgegangen sind. Ich habe mir irgendwann so abends um 19 Uhr gedacht, ach, wie ist eigentlich? Ja. Und bin auf Spiegel Online, Tagesschau, es war einfach ganz normales Programm. Man musste echt suchen, um diese Wahl-Sonderseite zu finden, wo dann mal irgendwie die Ergebnisse, ja, veröffentlicht wurden. Der Deutschlandfunk hat von Sonderpolitikzone Saarland gesprochen. Ja, scheinbar hat das Saarland nicht so richtig die Beachtung gefunden, weil quasi alle Parteien außerhalb der SPD sich schon entschieden haben, so, wir werden das nicht beachten, was da passiert. Ganz vornherein die CDU, ja, die den Hans schon Wochen vorher schon unter den Bus geworfen haben und einfach jeden Support eingestellt haben. Wobei, nee, die CDU hat dann entrüstet gesagt, nee, wir hätten den Support nicht eingestellt, wir hätten eine zweitägige Klausur im Saarland abgehalten. Das war also Argument. Also erstmal Ergebnis, es ist ein Parlament mit 3 Parteien geworden. Ja, aber auch echt knapp tatsächlich. Wobei die AfD drüber ist, ja. SPD, CDU, AfD sind drin. Ja. Grüne bei 4,995%. Ja, 23 Stimmen haben gefehlt am Ende. FDP 4,78%. Ja. Die Linke ist bei 2,58, die eine starke Partei war im Saarland. Ja, das stimmt. So. Und die SPD einfach mit absoluter Mehrheit, 43,5%, die CDU 28,55%. Ja, absurd. Und vor allem dadurch, dass sind dann sozusagen die anderen kleinen Parteien nicht reingekommen sind, ist die Mehrheit auch satt. Ne? Ja. Also 51 Sitze, davon 29 SPD. Ja. Ja. Ist absurd. Also irgendwie 20% der Stimmen sind gar nicht in Beachtung gefunden. Hm. Das wird immer lustig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Wahl nochmal wiederholt wird. Oder dass die 5%-Hürde nachträglich für ungültig erklärt wird. Weil der Verfassungsgerichtshof in Saarland hat schon, glaube ich, vor 8 Jahren, ich habe ein Urteil gesehen, schon gesagt hat, wir sind damit nicht, also wir haben Bauchschmerzen. Mhm. Und wir tragen jetzt mal dem Gesetzgeber auf, hier überlegt euch mal was, bevor wir eingreifen müssen. Das war vor 8 Jahren, meine ich. Mhm. Und ich glaube, das Ergebnis, wo 20% der Stimmen quasi keine Beachtung finden und wo du am Ende nur ein 3-Parteien-Parlament hast, wo du vorher ein funktionierendes Parlament mit 5 Parteien hattest oder auch überall 6 Parteien gerne mal hast, sehe ich die Verfassungsmäßigkeit der 5%-Hürde auch im Hinblick des Bundesverfassungsgerichtsurteils zur Europawahl sehr fragwürdig. Ja, aber das ist eine andere Sache. Das kannst du nicht vergleichen. Weil da ging es ja auch um die Arbeits-, also es geht ja, das Argument ist ja immer die Arbeitsfähigkeit des Parlamentes. Ja, aber hier hast du, also bei den Europawahlen ist es ja aber so, dass du in anderen europäischen Ländern andere Wahlsysteme hast und möglicherweise ohne diese, ohne so eine, so eine 3%-Hürde, die gab's ja, gibt's dann da nicht. Und deshalb hast du einfach, ist eine Stimme auch woanders dann hier mehr wert, beziehungsweise hier ist eine Stimme, die trifft, mehr wert als woanders und hier gibt's auch Stimmen, die gar nicht treffen und dann gar nichts wert sind. Diese Verschiebung hast du. Die hast du hier nicht, diese, weil also diese Ungleichheit der Stimmen hast du hier ja nicht, weil ja alle sozusagen die gleichen Voraussetzungen haben. Und das spielte da eine ganz besondere Rolle. Okay. Denn man sagt ja, wir diskriminieren sozusagen Stimmen. Manche sind mehr, manche sind gar nichts wert. Und das begründen wir damit, dass wir ein arbeitsfähiges Parlament haben wollen. Das hast du bei der Europawahl auch gesagt, aber da hattest du noch sozusagen eine zweite Diskriminierung der Stimmen, wenn du so willst, weil es woanders halt anders war. Genau. Und dann ist es einfach alles, und da ist es dann letztlich auch dran gekippt. Okay. Dieses ganz normale, wir wollen arbeitsfähiges Parlament haben, da hat der Gesetzgeber einen recht großen Entscheidungsspielraum. Da spricht man von der sogenannten Einschätzungsprärogative. Die können erstmal sagen, ne, das passt schon. 5%, die 5%-Hürde, das wird unserem Ziel Genüge tragen. Und erst wenn das sozusagen völlig ausufert, dann gibt's irgendwann so, nee, da musst du noch mal ran. Aber ganz grundsätzlich wird erstmal gesagt, ne, wenn die Zielrichtung stimmt, dann darf man da 5% nehmen, man darf auch 3% oder 7%, das ist gar nicht großartig festgelegt. Bei 20% Stimmen ohne Berücksichtigung, weiß nicht, ob es das schon mal gab. Im Kontext. Das könnte halt ein Argument dann sein, ne, dass auf einmal jede fünfte Stimme nicht durchdringt. Wie gesagt, der Verfassungsgerichtshof in Saarland hat schon wirklich vorher als einziger wirklich schon so gesagt, uns passt das hier ehrlich gesagt gerade noch nicht. Mhm. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da noch was passiert. Aber lustigerweise zum Europawahlrecht gibt es ja eine EU-Reform, also aus dem Parlament, und da ist die Sperrklausel wieder für Deutschland drin, aber nur für Deutschland. Man hat gesagt, ja, die CDU hat wieder reinverhandelt, muss ich verlinken, aber am Ende hat man gesagt so, ja, für besonders große Länder muss es eine Sperrklausel geben. Im EU-Wahlrecht jetzt. Okay. Schon. Grüße ans Bundesverfassungsgericht, das wird er nicht halten. So, das wird im Zweifel sogar der EuGH kippen. Saarland, sehr komisches Land insgesamt. Also du hast die Grünen, die sich irgendwie vorher zerlegt haben, du hast die Linke, die sich vorher zerlegt haben, die FDP, die irgendwie 10 Jahre in der Bedeutungslosigkeit war, sind ja 5 Jahre jeweils. Du hast die CDU mit so einem Ministerpräsidenten, der komplett farblos war und einfach auch nur zum Ende hin populistisch wurde. Mhm. Dieses Tankstellenvideo, wild. Das war echt peinlich. So. Wer ihm das nicht ausgeredet hat. Und dann hast du quasi eine SPD-Spitzenkandidatin, die jahrelang nicht wahrgenommen wurde, zumindest auch nicht auf Bundesebene. Nee, ich wollte nämlich gerade sagen, ich kannte die nicht, ich wusste nicht, wer das ist. Genau, ich meine, sie ist schon seit ein paar Jahren Stellvertretende oder sie ist im Vorstand auf jeden Fall. Sie ist halt schon immer da gewesen, so fühlt sich das ein bisschen an. Oder zumindest die letzten 10 Jahre ist Anke Rehlinger irgendwie bekannt, wenn man sich damit beschäftigt. So zweite bis dritte Reihe. Aber man hat einfach die Zeit ausgesessen, den richtigen Moment, hat einfach irgendwie scheinbar beliebte Politik gemacht oder hat sich komplett sich bescheuert angestellt und schwupps profitiert man auch von der Schwäche der anderen. So in der Mischung aus Stärke und eigener Stärke und Schwäche der anderen. Und man fährt plötzlich das geilste Ergebnis ein der SPD für seit Jahren. Ich kann dir sagen, wo ich den Namen schon mal gehört habe, und das war im Zuge der Vorstandswahlen der SPD. Also ja. Die ist, glaube ich, irgendwie stellvertretend oder genau. So geworden. Aber ansonsten, ich hätte auch nicht sagen können, woher die kommt. Ja. Ja, das Saarland ist schon echt irgendwie eine ganz lustige Veranstaltung, ne? Wie viele Leute leben da überhaupt? Nicht so viel. Da willst du es in Geschwistern oder in Leuten? Einzelne Menschen. Das lässt sich ja manchmal nicht so gut trennen. Nicht mal 1 Million. Ja. Ist echt krass. So, es gibt größere Städte in Deutschland. Ja, ja. Also 2 Berliner Bezirke haben mehr Einwohner. Ach, wirklich? Ja, guck mal, Pankow alleine hat ja schon, warte mal. Nee, Pankow hat sicher nur 300 oder 400.000. Über 400.000, ziemlich sicher. Genau, 410.000 ja. Einwohner. So. Ja, das Saarland ist halt schon eine komische Ecke. So. Aber das Parlament ist ja absurd. Also, es ist halt, die Frage ist, wie sich die CDU jetzt so langsam da verhält. Also, wir haben ja noch demnächst 2 Landtagswahlen. Und die relevant sind, tatsächlich. Also, im Gegensatz zu der Saarlandwahl werden die auch vor allen anderen relevant gehalten. Oder 3 sogar. Wir haben Schleswig-Holstein jetzt, am 8. Mai. Danach quasi die Blockbuster-Wahl Nordrhein-Westfalen. Darin sind schon Regierungen kaputt gegangen an Nordrhein-Westfalen-Wahlen. Oh ja, so. Vertrauensfrage. Richtig. Olaf Scholz. So. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Nee. Und dann hat Niedersachsen noch im Oktober. Und in beiden Fällen oder in 3 Fällen können es echt schlecht aussehen für die CDU. Ja. So. Also es ist gerade so eine sozialdemokratische Renaissance. Aber ich weiß halt nicht, ob es an der SPD an sich liegt. Oder einfach, dass man einfach diese CDU, die gerade so Post-Merkel-CDU, ja. Die gerade in so Rechtspopulismus und Friedrich Merz. Ja, sich auch nicht so richtig entscheiden können, genau. Irgendwie, ne? Und Friedrich Merz versucht jetzt halt so ein bisschen gerade so bei dieser Impfpflichtgeschichte so ein bisschen Fundamentalopposition zu machen, so nur unser Vorschlag oder keiner. Ja. Das ist alles ein bisschen, ich glaube, da haben die Leute auch echt keinen Bock drauf. Und da sind die Ministerpräsidenten auch bisher einfach recht schwach tatsächlich. Also Hans war schon irgendwie so eine Wurst. Der Wüst ist jetzt auch nicht sonderlich, Ja, das ist immer das Gefährliche von Ministerpräsidenten, ja. Die ihr Amt geerbt haben, ne? Ja. Die haben ja nie sozusagen die Wahl dann auch selber gewonnen und kommen dann ähnlich daher wie die Herausforderin oder der Herausforderer, ja. Die aber das Problem oder die zumindest die Möglichkeit haben, so ein bisschen mehr auf Attacke zu gehen. Ja. Und die amtsinhabenden Parteien sind ja immer so ein bisschen ups. Ja, musste ich kurz aufstoßen, das schmeckt noch nach Orange. in der Defensive. Das wird noch mehrere Tage nach Vanille-Orange. Ja, ich fürchte auch. So, Dennis, wir sollten dann uns mal rausbegeben. Ja. Wir haben ja unsere Freiheit zurück. Richtig. Der Freedom Day ist heute am Tag der Aufnahme. Wir dürfen ja wieder mit ohne Maske in Supermärkte jetzt. Ja. Absurd, oder? Ich bin mal gespannt, wieso die Quote ist. Also, ich war ja in Polen und in Polen, Schweiz. In der Schweiz gab es nur noch eine Maskenpflicht und die fällt jetzt auch im ÖV, also ja. In öffentlichen Verkehren und sonst nirgendwo. Du konntest im Restaurant ohne Maske, du konntest ohne Maske einkaufen gehen. Die Quote, womit Leute noch einkaufen waren mit Maske, war ziemlich hoch tatsächlich noch. Ich glaube, die wird ähnlich hoch in Deutschland sein. In Polen deutlich weniger. Polen hat auch viele Polen haben mit den Maßnahmen wenig gehalten, obwohl dann zum Beispiel in den Einkaufsläden Maskenpflicht gilt. Mhm. Interessiert da aber keinen. Im öffentlichen Nahverkehr 50%, vor allem Touristen und ältere Herrschaften, junge Leute gar nicht. Deutschland kann ich mir vorstellen, das hat man ja auch an den Umfragen gesehen zu den Maßnahmen, dass es eigentlich eine ziemlich breite Zustimmung dafür gibt. Ja. Wir werden ja scheinbar gerade von einer Minderheit theorisiert in diesem Punkt. Ja, das stimmt tatsächlich. Also gerade bei der Maskenpflicht sieht man, ja. Haben wir ja letztes Mal schon besprochen, sieht man es ja ziemlich eindeutig. Es ist so eine billige Maßnahme, ja. ohne viel Gewese und naja. und recht viel. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass... Obwohl ich auch schon wieder gelesen habe, das ist ja, das mit der Maskenpflicht musste man sich ja, also hätte man sich ja auch schenken können. Ja. Das hat ja nichts gebracht. Ganz im Gegenteil sind bei uns die Zahlen ja viel, die Infektionszahlen ja viel höher als in Schweden. Also war die Maske auch schädlich, Dennis. Die Maske hat nämlich dafür gesorgt. Menschen sind, wie können die sich selber zuhören? Wie kann man so dumm, wie kann man richtig so dumm sein, dass man selber nicht rafft? Ich glaube, die raffen das. Die sind einfach nur, einfach aus Prinzip dagegen. Die sind in so einer komischen, mir hat niemand was zu sagen, Trotzhaltung wie so Dreijährige. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist einfach, ist das Wohlstandsverwahrlosung? Ist das so eine, mich nervt die Maske, ich will es einfach nicht? Keine Ahnung, wo das herkommt. Immer die ganzen Forums-Unioner. Ja. So. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die dass quasi Leute freiwillig Maske tragen werden. Wolltest du gerade sagen, die Compliance, Dennis? Ja, ich wollte erst die Compliance sagen, aber es ist ja keine Compliance mehr. Oh, nee, ja, stimmt, aber so. Es wäre in dem Fall Over-Compliance. Over-Compliance, ja. Dass das immer noch weiterhin sehr hoch sein wird. Deswegen glaube ich. Guck mal, ich war noch nicht, ich war heute nur kurz Kinder wegbringen. Ja. Und, stimmt, ich weiß gar nicht, darf ich jetzt eigentlich? Ich glaube, soll ich maskenfrei in die Kita? Ich muss nicht mehr in die Kita. Ja, stimmt, in die Schule. Hm. Ich guck nochmal kurz hier. Ich öffne mal die Schulcloud-App und guck mal, ob es irgendwelche. Moment mal, die Schule Cloud? Hm. Berlin, furchtbares Land. Schutzmaßnahmen. Ja, aber die, nur zusammenzufassen, falls jemand unter den Schein gelegt hat, am Ende darf, jetzt gilt die Maskenpflicht nur noch im ÖMPV, in Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und nicht mal in Arztpraxen, meine ich tatsächlich. In Arztpraxen gilt auch keine Maskenpflicht. Und natürlich gilt kein Einkaufsläden mehr und man kann da, glaube ich, noch Tests verpflichtend für Altersheime und Krankenhäuser verlangen. Das ist so die Basismaßnahme. Gibt nichts mehr. Ja. Gibt nichts mehr. Aber es gilt die 3G-Regel für Externe bei Gremiensitzungen, Elternversammlungen, vor Ort besuchen, Elterngesprächen. Auf welcher rechtlichen Grundlage? Weiß ich nicht. Das ist, hat mir hier so ein PDF mit dem Briefkopf der Grundschule. Comic Sans. Und die ganze Briefe sind Comic Sans. Ja, ja, sicher. Gut, okay. Ich würde sagen, an der Stelle. Ja, also, ich weiß nicht. Also, mich ärgert es einfach, weil es einfach so dumm ist. Und ja, aber ich will mich jetzt nicht noch weiter ärgern. Ja, lass mal aufhören damit. Das haben wir genug gemacht. Wir hören uns lieber in zwei Wochen wieder. Bis dahin könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr auf anycar.de/unterstützen geht. Du laberst die ganze Zeit von Jingles und dann der letzte Jingle, den überquatschst du halt. Die Anycast Abmoderation. Ich fange irgendwann an, einfach jedes Mal eine Version zu machen, wo dieses einfach länger wird. Mal gucken, wann es auffällt. Ihr könnt uns gerne unterstützen, wenn ihr auf anycar.st/unterstützen.de geht, einfach falsch, ihr wisst ganz genau, was ich damit meine, findet ihr diverse Wege, uns ein wenig Geld zukommen zu lassen, das würde uns helfen und auch sehr freuen, ansonsten findet ihr uns auf Twitter als @anycast und bei Instagram, glaube ich, als Anycast Podcast. Haben wir eigentlich TikTok? Haben wir gar nicht, nee. Ne? Sollen wir mit TikTok anfangen? Weiß ich nicht, das ist so anstrengend, da muss man auch mal wieder liefern und so. Ja. Ich habe ein paar Videoideen, habe ich. Oh, furchtbar. Bis dann. Tschüss.